Das sind unsere Themen. Feuerwehrmänner arbeiten an Gerätehaus, Polizei warnt vor Betrügern und Liebenau muss nach Söhre. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Der Neubau des Gerätehauses für die beiden Ortswehren Husum und Großwalingen entsteht derzeit am Horstberg in Husum. Hauptsächlich die Mitglieder der Altersabteilung der Ortswehren sind daran beteiligt. Neben den Pflasterarbeiten haben die Bauarbeiter noch mehr als 300 Meter Versorgungsgräben ausgeschaufelt und Kabel verlegt. Dadurch sollen die Firmen dort schneller vorankommen. Für den Rest des Jahres wurden die fleißigen Helfer in den Weihnachtsurlaub geschickt. Wegen Asphaltarbeiten ist der Stolzenauer ZOB morgen gesperrt und kann von den Linienbussen nicht bedient werden. Dies teilte die Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mit. Wie zuletzt anlässlich des Herbstmarktes werden für diesen Tag Ersatzhaltestellen eingerichtet. Zwei hochbetagte Nienburger wurden am vergangenen Montagmittag Opfer von falschen Bauamtmitarbeitern. Ein Täter wurde als ca. 1,80 Meter groß, mittleren Alters und mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Der Mann trug einen mittelblauen Arbeitskittel mit einem roten Kragen. Er verschaffte sich unter dem Vorwand, die Wasserleitung überprüfen zu wollen, Zugang zur Wohnung. Nach einer gezielten Ablenkung konnte er Schmuck und Bargeld entwenden. Die Polizei Nienburg hofft nun auf Zeugen und warnt vor solchen Betrugsversuchen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Volleyballdamen des VC Nienburg steht am kommenden Sonntag das nächste Heimspiel an. Gegner im 8. Saisonspiel der 3. Liga ist der aktuelle Tabellenzweite Marmagen-Nettersheim. Trainer Thomas Platner sieht hier eine schwere Aufgabe auf sein Team zukommen. Ich schätze die Box stark ein, weil sie aus der 2. Liga freiwillig zurückgezogen sind. Insofern werden die Rückenwind haben. Aber das kommt uns immer ganz gelegen, wenn wir dann einen guten Tag erwischen, mit Hilfe der Zuschauer eine schöne Stimmung haben, dann ist es für jeden Gegner da so richtig schwer. Beginn der Partie ist Sonntag um 15 Uhr in der Sporthalle der berufsbildenden Schulen in Nienburg. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.